Ich gratuliere dir nicht zum Vatertag, Tag, weil ich seit mehr als 20 Jahren keinen Vater hab. Du hast mir nie geholfen, verdammt, du warst niemals da. Du hast mich enttäuscht und zwar wieder und wieder. Ich meine es ernst, wenn ich sage, du kannst gehen, gehen. Verpiss dich, dich, ich will dich nie mehr sehen. Mehr als 20 Jahre hast du nur auf mich geschissen. Ich kenn nur dich und eine andere ohne ein Gewissen. Und zwar deine Frau, ihre Meinung, ich könnte drauf pissen. Ein halbes Jahr wie Dreck behandelt, dann hat sie mich rausgeschmissen. Denkt ihr etwa echt, ihr könntet mich fertig machen? Halt, bitte, lasst mich erstmal fertig lachen. Du bedeutest mir so viel wie die letzte Hure gerade. Denn du warst zu mir wie zu Deutschland die Geburtenrate. Ich frag dich nur einmal, denkst du echt, du schaffst mich? Mich? Vater, Mann, ich hasse dich. Du bist für mich ein schlechter Mensch und schlechte Menschen leben lang. Ich wusste schon sehr früh nicht, was fang ich mit meinem Leben an. Nein, du hast nichts falsch gemacht, denn dafür muss man da sein. Du konntest ja noch nicht einmal für einen Tag mein Vater sein. In meinem Leben gab es schon den einen oder anderen Tag, an dem auch ich behaupten wollte, dass ich einen Vater hab. Doch es hat dich nicht interessiert, dass es so hart war. Ich sage niemals wieder, dieser Mann hier ist mein Vater. Alles, was ich habe, habe ich mir selbst erarbeitet. Dass das Leben hart ist, hat sich für mich früh bewahrheitet. Du warst niemals da, ich hab alles selbst gemacht und den Rest haben mir die Väter meiner Freunde beigebracht. Mama hatte keine Chance alleine gegen ihren Sohn, doch trotzdem war sie immer da und harte Zeiten waren's schon, solange ich mich erinnern kann, nein, seitdem ich geboren bin, weil ich, bevor ich zur Welt kam, für dich schon gestorben bin. Ich bin trotzdem fair geworden, ich hab trotzdem was erreicht und das nur mit meinem Blut, meinem Können, meinem Schweiß, meinem Willen, meinem Geist und mit Mamas Nerven. Du fragst dich, warum muss ich dir das jetzt an den Kopf werfen? Du bist stolz auf dich, du bist ein guter Vater, denn du hast immer Unterhalt bezahlt. Hörst du dir noch selber zu, als Vater voll versagt? Sollen wir in die Bewertung gehen, wenn ich sterbe? Lass dich nicht auf der Beerdigung sehen. Du bist für mich ein schlechter Mensch und schlechte Menschen leben lang. Ich wusste schon sehr früh nicht, was fang ich mit meinem Leben an. Nein, du hast nichts falsch gemacht, denn dafür muss man da sein. Du konntest ja noch nicht einmal für einen Tag mein Vater sein. In meinem Leben gab es schon den einen oder anderen Tag, an dem auch ich behaupten wollte, dass ich einen Vater hab. Doch es hat dich nicht interessiert, dass es so hart war. Ich sage niemals wieder, dieser Mann hier ist mein Vater. Wer nichts wird, wird, wird und wer gar nichts wird, mein Vater. Das hier ist mein voller Ernst, weil er niemals da war. Das erste Bier, die erste Frau und das erste Mal Knast. All das und viel mehr noch hast du bei mir verpasst. Ich nenn dich nie mehr Vater, nein, ab heute nur noch Peter. Das hat mit Respekt zu tun, vielleicht kapierst du's später. Du weißt nicht, wer dein Sohn ist, du kennst nicht sein Umfeld. Denkst du, ich bin einer, der nach so einem Scheiß den Mund hält? Einen Sohn ins Grab gebracht und einen auf die Straße, Mann. Doch ich halte durch, denn mein Leben war ein Straßenkampf. Ein halbes Jahr bei dir gelebt, doch ich nimm's nicht länger hin. Wie oft warst du in dieser Zeit am Grab von deinem Ältesten? Wenn du vor mir sterben solltest, komm ich nur einmal gucken. Aber wirklich nur einmal, um auf dein Grab zu spucken und um mich davon zu überzeugen, dass du fort bist. In unserer Beziehung wäre sogar das ein Fortschritt. Du bist für mich ein schlechter Mensch und schlechte Menschen leben lang. Ich wusste schon sehr früh nicht, was fang ich mit meinem Leben an. Nein, du hast nichts falsch gemacht, denn dafür muss man da sein. Du konntest ja noch nicht einmal für einen Tag mein Vater sein. In meinem Leben gab es schon den einen oder anderen Tag, an dem auch ich behaupten wollte, dass ich einen Vater hab. Doch es hat dich nicht interessiert, dass es so hart war. Ich sage niemals wieder, dieser Mann hier ist mein Vater. Ich sage niemals wieder, dieser Mann hier ist mein Vater. Ich sage niemals wieder, dieser Mann hier ist mein Vater.